Na gut, schönen guten Abend, herzlich willkommen zur heutigen Sitzung der Ringvorlesung. Ich freue mich sehr, dass Sarah El-Souni heute hier ist. Sarah El-Souni ist promovierte Juristin und sie ist seit April 2011 die Vertretung für Susanne Bär bzw. Vertretung am Lehrstuhl für öffentliches Recht und Geschlechterstudien an der Humboldt-Universität zu Berlin. Zuvor war sie juristische Referentin bei der Antidiskriminierungsstellung des Bundes in Berlin und davor war sie Lehrbeauftragte an verschiedenen Hochschulen. Der Arbeitsschwerpunkt und Forschungsschwerpunkte von Sarah El-Souni sind Grund- und Menschenrechte, Gender- und Queer Legal Studies, Rechtstheorie, internationales Recht, Antidiskriminierungsrecht, Migrationsrecht. Darüber hinaus ist sie Redaktionsmitglied bei Streit, das ist die feministische Rechtszeitschrift. Veröffentlichungen möchte ich nennen ihre DIS, die Monographie, die den Titel trägt Geschlechtsbezogene Gewalt und Menschenrechte, eine geschlechtertheoretische Untersuchung der Konzepte Geschlecht, Gleichheit und Diskriminierung im Menschenrechtssystem der Vereinten Nationen. Das ist 2011 im Nomos Verlag erschienen. Und zwei Aufsätze möchte ich noch nennen, die auch den Vortrag irgendwie, denke ich mir, ganz gut oder Teile des Vortrags wahrscheinlich ganz gut abbilden. Der erste ist zur Reproduktion von Machtverhältnissen durch juridische Kategorisierungen, am Beispiel Geschlecht. Der Aufsatz ist erschienen in dem Sammelband Wissenschaft, Geschlecht, herausgegeben von Lena Bemenburg und anderen im Ulrike Helmer Verlag. Und als zweiten Aufsatz möchte ich noch nennen Feministische Rechtstheorie. Der ist in dem Sammelband Neue Theorien des Rechts erschienen. Der ist herausgegeben worden von Sonja Buckel und anderen. Der ist 2009 im UTB Verlag erschienen. Ich freue mich sehr, dass Sarah El-Souni heute da ist und auch mit dem Bereich der Rechtswissenschaften so einen Bereich abdeckt, der ja eigentlich in Marburg nicht so, also der feministische Rechtswissenschaft ist ja in Marburg nicht zu vertreten. Deshalb bin ich froh, wenn die Expertinnen von außen kommen und ich freue mich sehr auf deinen Vortrag. Vielen Dank. Ja, ich freue mich sehr, dass ich hier bin. Ich danke für die Einladung. Ich freue mich sehr darauf, mit Ihnen ins Gespräch zu kommen zum Thema feministische Rechtswissenschaft oder was hat Recht mit Geschlecht zu tun, und würde vorab gerne wissen, um dann ein bisschen auch abschätzen zu können, mit wem ich es zu tun habe, ob denn jemand von Ihnen sich mit Recht schon mal befasst hat. Das ist ein sehr breites Feld. Darum, also ich muss nicht zwingend, es müssen nicht zwingend JuristInnen sein, aber ich wüsste einfach gerne juristische Vorkenntnisse oder schon mal Gedanken gemacht in die Richtung Recht, Rechtswissenschaft. Also eine, zwei, drei, okay. Ich hoffe, dass ich eben die unterschiedlichen Erwartungen von Ihnen auch abholen kann mit meinem Beitrag, der Ihnen ein bisschen einen Überblick geben soll über das, was aus feministischer, aus geschlechtertheoretischer Perspektive in der Rechtswissenschaft passiert. Mein Vortrag ist so gegliedert, dass ich zunächst eben so einen Kurzabriss, einen wirklich sehr schmalen Überblick Ihnen geben will über das, was feministische Rechtswissenschaft ist, was feministische Rechtswissenschaft macht, und will dann konkret in einem zweiten Teil mit Ihnen mir angucken, wie Geschlecht als juristische Kategorie im Recht verhandelt wird. Und das an zwei Beispielen machen. Einmal an dem Geschlechterverhältnis Mann-Frau und das mit direktem Blick dann ins Grundgesetz, nämlich auf Artikel 3 Absatz 2 insbesondere Grundgesetz. Und dann auch nochmal gucken, wie wird denn etwas jenseits dieser Binarität Fragezeichen verhandelt, nämlich Transsexualität im Recht. Und das Fragezeichen stelle ich deswegen, ebenso wie sich diese beiden Beispiele ergeben, daher, dass Recht, wenn es um Geschlecht geht, das vorab primär Mann und Frau, männlich, weiblich, als Inhalte, als Kategorien, Unterkategorien kennt. Recht sich bislang sehr schwer tut mit einem Blick jenseits einer Binarität, etwas, was rechtlich tatsächlich verhandelt wird. Und so erklärt sich dann eben diese Auswahl, ist Transsexualität, das werden wir uns angucken, aber so mein Eindruck oder so meine Analyse, immer noch in einem sehr binären, in einem sehr dichotomen Rahmen verhandelt. Was ich mir in diesem zweiten Block dann mit Ihnen auch nochmal eben zusammen angucken möchte, ist, wie auch die Wechselwirkung ist von Recht und Geschlechterverhältnissen als jeweils normative Ordnung. Wie stehen die zueinander? Eben, so meine Frage auch, was hat Recht mit Geschlecht zu tun? Hat Recht nur mit Geschlecht zu tun, weil es Geschlecht irgendwo benennt? Oder spielen nicht auch gesellschaftliche Machtungleichheiten, Strukturen in das Recht, in die Struktur des Rechts mit rein? Kommen wir zum ersten Punkt, nämlich zur Geschlechterfrage im Recht und der Frage, was hat Recht mit Geschlecht zu tun? Wieder vorab ein Ergebnis, das Sie als an diesem Vortrag Interessierte und ich setze vielleicht kritisch Interessierte hinzu, nicht unbedingt überraschen dürfte. Recht und Geschlechterverhältnisse als normative Ordnung stehen in Beziehung zueinander, wirken wechselseitig, beeinflussen sich wechselseitig bezüglich ihrer Konstitution und Produktion. Und dieses Ergebnis, was ich jetzt so vorab stelle, ist etwas, was eben durch feministische Rechtswissenschaft analysiert wurde, an konkreten Beispielen, an konkreten Rechtsgebieten analysiert wurde. Es bedurfte dort, gerade was die Rechtswissenschaft als vielleicht dann doch eher etwas konservativere Wissenschaft oder Wissenschaftsbereich, einer kritischen Forschung, die sich dann eben die Geschlechterfrage stellte. Und damit sind wir in der feministischen Rechtswissenschaft. Historisch, wenn es um die Geschlechterfrage geht, war es erstmal so, dass die Frauenfrage gestellt wurde. Asking the woman question als Methode war der Punkt, aus der sich dann dem Recht genähert wurde, der Rechtswissenschaft genähert wurde. Ein sehr früher Ansatz, Ihnen allen sicherlich bekannt, ist Olympe de Gouges als eben eine der ersten, die sich explizit mit Menschenrechten für Frauen befasst hat. Die erste und die zweite deutsche, nicht nur deutsche Frauenbewegung, die explizit auch den Rechtsdiskurs genutzt hat, um ihre Forderungen dort aktiv an den Mann und an die Frau eben zu bringen. Diese Frauenfrage hat sich dann gewandelt in eine Geschlechterfrage. Heutzutage geht es nicht mehr nur, sicherlich auch noch, aber nicht mehr nur um das Verhältnis Mann-Frau, sondern auch um die Hinterfragung der Konstruktion einer binaren Geschlechtlichkeit im und durch Recht. Diese Geschlechterfrage wird in allen Rechtsbereichen und allen Teildisziplinen des Rechts gestellt. Das heißt, es betrifft Grundlagenfächer wie Rechtsphilosophie, Rechtssoziologie, Rechtstheorie, aber natürlich auch in den Teildisziplinen Strafrecht, Zivilrecht und öffentliches Recht. Da werden wir uns gleich auch noch mal ein paar Beispiele angucken, worum es da eigentlich geht. In dem Rahmen, eben in diesem Rahmen, wir stellen uns die Geschlechterfrage, kommt dann natürlich die Frage auf, was ist gerechtes Recht aus einer geschlechtertheoretischen Perspektive? Ist Recht dann gerecht, wenn es geschlechtsneutral ist, also Geschlechterdifferenzen außer Acht lässt und an die Gleichheit des Menschen appelliert und an diese anknüpft? Oder ist Recht dann gerecht, wenn es gerade erst Differenzen beachtet? Damit ist angesprochen, Sie sehen die Frage nach Gleichheit und oder Differenzen, die ja eine ureigene feministische Diskussion auch ist, die hier Übersetzung in den juristischen Diskurs gefunden hat. Nämlich die Frage Recht als normative und als normierende Ordnung. Muss es geschlechtsblind sein? Sie kennen das Bild der blinden Justitia, und wenn Sie oben in die Ecke gucken und sich das Bild angucken, das ist das Bild des Lehrstuhls, was ich von Susanne Bär geerbt habe, da sehen Sie, dass Augen eingefügt wurden. Sie sehen damit schon meinen Ansatz, nicht um eine Blindheit, um eine Neutralität, sondern, so der Punkt, vielleicht ist es gerade erforderlich, gesellschaftliche Ungleichheiten mit in den Blick zu nehmen, mit zu berücksichtigen und gegebenenfalls auch aufzugreifen. Dass wir uns da vor Herausforderungen gestellt sehen, wenn wir dann eben den Rechtsdiskurs oder wenn wir uns in die rechtliche Anwendung auch begeben, ist etwas, was wir an verschiedenen Punkten dann noch aufnehmen werden. Das Stellen der Geschlechterfrage hat belegt, dass die Setzung von Recht bestimmte Vorstellungen gesellschaftlicher Wirklichkeiten zugrunde liegen, die die Struktur und die Inhalte von Recht, von Rechtsnormen mit beeinflussen. Gezeigt hat sich, dass zum Beispiel die Trennung und Unterscheidung in öffentliche und private Bereiche sich strukturell durch das Recht zieht und damit dann auch diese gesellschaftliche Segmentierung von dem Privaten und dem Öffentlichen als klar voneinander abzugrenzenden Bereichen nochmal bestätigt und nochmal geradezu festigt. Dabei ist, wenn wir das aus einer juristischen Perspektive uns angucken oder mit dem Blick auf Recht uns das angucken, eine Vorannahme, dass das Öffentliche immer geregelt ist, rechtlich geregelt ist und somit eine Konstruktion ist, das Private hingegen qua Natur besteht frei von Machtungleichheiten und ist vor einem dann Regeln durch das Öffentliche, was dann zu ersetzen wäre mit vielleicht einem staatlichen Eingriff, einer staatlichen Intervention, frei. Diese Vorannahme wurde durch feministische Rechtswissenschaft, durch Ansätze in der feministischen Rechtswissenschaft auch widerlegt. Wenn wir uns zum Beispiel das Zivilrecht als Teildisziplin oder als Rechtsbereich der Rechtswissenschaft ansehen, was ist Zivilrecht? Vielleicht das zuerst. Im Zivilrecht geht es um die Beziehungen von BürgerInnen untereinander. Das heißt, Rechtsverhältnisse zwischen Individuen werden im Zivilrecht geregelt. Die Vorstellung, die dem Zivilrecht zugrunde liegt, ist, es gibt ein Rechtssubjekt, das autonom ist, das frei in seiner Entscheidung ist, das gleich ist mit eben anderen Rechtssubjekten, unabhängig ist, dem es eben selbst obliegt, vertragliche Beziehungen einzugehen, die dann den Rahmen im Zivilrecht finden. Hier konnte sich die feministische Rechtswissenschaft ziemlich austoben. Zum Beispiel, wenn man sich den Bereich Arbeit, den Arbeitssektor anguckt, das Arbeitsrecht anguckt, was in seiner Struktur diese Segregation in einen öffentlichen, nämlich in einen produktiven Arbeitsbereich und einen privaten, in einen reproduktiven Arbeitsbereich sehr stark mit übernommen hat. Arbeitsrecht regelt bezahlte Arbeit, also produktive Arbeit. Nicht geregelt ist über das Arbeitsrecht zumindest der reproduktive Bereich, also Pflege zum Beispiel von Kindern und Angehörigen, Hausarbeit, Haushalt etc. Als eben reproduktiver Bereich nicht vom Arbeitsbereich umfasst und eben die Annahme hiervon, eben das Öffentliche ist geregelt, das andere ist nicht geregelt, wird klar, dass es so nicht stimmt, wenn man sich anguckt, dass es natürlich mitgeregelt ist, dass auch der reproduktive Bereich mitgeregelt ist, eher mittelbar, nicht direkt über das Arbeitsrecht, sondern über sowas wie zum Beispiel das Unterhaltsrecht mitgeregelt ist. Über sowas mitgeregelt ist wie das Elterngeld, wo es gerade darum geht, dann Anreize zu geben, dem entgeltlichen Bereich fernzubleiben, um ein Kind zu kriegen. Ist mitgeregelt über sowas wie das Steuerrecht, das mit dem Modell des Ehegattensplittings ganz starke Anreize für eine bestimmte Form des Zusammenlebens im Rahmen der Ehe bietet. Alles natürlich Regulierungen, staatliche, normative Regulierungen, die hier in den vermeintlichen sogenannten privaten Bereich mit reinkommen. Hingegen ist die Annahme eben dieses produktiven Bereichs, dieses entgeltlichen Bereichs, dem liegt zugrunde dann wieder eine bestimmte Vorstellung des Rechtssubjekts, nenne ich mal wieder, nämlich es geht um den Arbeitnehmer, was man tatsächlich in einer dann feministischen Analyse tatsächlich sagen kann, nämlich Arbeitnehmer oder arbeitnehmende Personen sind die, die klassischerweise Vollzeit arbeiten, nicht in Teilzeit eben arbeiten, sind klassischerweise die, die eine lange, eine ununterbrochene Betriebszugehörigkeit haben, keine Unterbrechungszeiten zum Beispiel durch Schwangerschaft und Kindererziehung aufweisen. Das ist das Bild der arbeitnehmenden Person, das dem Arbeitsrecht zugrunde liegt, dessen Vertragsbeziehungen dann hier geregelt werden. Ich habe schon gesagt, ein Bereich, in dem sich die feministische Rechtswissenschaft ausgetobt hat, weil da natürlich ganz viel passiert ist. Da ist ganz viel angegangen worden und gerichtlich auch in den letzten 10, 20 Jahren durchaus durchgesetzt und durchgekämpft worden, was zum Beispiel das Feld eben der mittelbaren Diskriminierung aufgrund von Teilzeitarbeit angeht. Also Regelungen, die zum Beispiel zusätzliche Altersversorgung, die von einem Unternehmen, von einem Betrieb gegeben werden, die aber Teilzeitbeschäftigte davon ausnehmen, anerkannterweise jetzt gekippt wurden, also nicht jetzt, sondern tatsächlich schon vor einiger Zeit gekippt wurden, weil gesagt wurde, das ist etwas, was mittelbar Frauen benachteiligt, weil Frauen eher Teilzeit arbeiten und damit hinsichtlich ihrer Altersvorsorge dann benachteiligt werden. Ein weiteres Rechtsgebiet, und wie gesagt, ich mache das jetzt alles recht überblicksartig. Falls ich Ihnen, das wollte ich vorab noch sagen, irgendwie an einer Stelle zu schnell bin oder zu kryptisch, weil ich meine JuristInnenbrille aufhabe und Ihnen eine Frage kommt, bitte einfach gerne mittendrin stellen. Ein weiteres Rechtsgebiet im Zivilrecht, Regelung des Zusammenlebens. Könnte man ja auch erstmal denken, naja, ist ja privat und mit wem ich wie zusammenlebe, ist ja jetzt nicht geregelt. Klar ist es das, wenn wir uns schon mal das Eherecht als solches angucken, da ist ganz klar eben Ehe als Eingehen einer dauerhaften Verbindung zwischen Mann und Frau geregelt, mit eben staatlicher Interaktion. Ansätze hier aus feministischer Perspektive haben sich sehr stark befasst mit Fragen des Unterhalts zum Beispiel, also was ist nach der Ehe aus geschlechtertheoretischer Perspektive im Argen. So Sachen wie das Namensrecht, etwas, was die feministische Rechtswissenschaft zum Beispiel auch mit beschäftigt hat. Also Sie erinnern sich vielleicht, dass es sehr lange rechtlich tatsächlich so war, dass wenn geheiratet wurde, dann der Nachname des Mannes Ehename wurde, gemeinsamer Familienname wurde und die verschiedenen Modifizierungen, die das durchlaufen hat. Etwas, was eben auch durch eine feministische Diskussion in der Rechtswissenschaft mit strukturiert, mit diskutiert wurde. Sowas wie das Steuerrecht, ich habe das Ehegattensplitting angesprochen, etwas, was dann tatsächlich FeministInnen und nicht nur FeministInnen unter den JuristInnen heute noch beschäftigt, weil es eben dieses eine Modell der Hausfrauen-Ehe, sehr privilegierende, um nicht zu sagen subventionierende Modell des Staates immer noch gibt. Ein weiterer Punkt, der zeigt, dass das Zusammenleben sehr wohl geregelt ist, also damit wieder ein privater Bereich geregelt ist, ist das Lebenspartnerschaftsgesetz, was so etwas, mancher wird es bezeichnet, als die Eheleit für homosexuelle Paare bietet und damit dann eben auch hier wieder ein staatliches Regulierungsmodell dieser Art des Zusammenlebens bietet. Der weitere Rechtsbereich Strafrecht switcht so ein bisschen vom Fokus. Da geht es nicht um die Ebene zwischen Individuen, also nicht die Frage, wie BürgerInnen untereinander Verträge schließen, sondern hier geht es um Anklage und Sanktionierung durch den Staat bei einem rechtlich, ich nenne es mal, missbilligten Verhalten. Da war eine Sache, die von feministischer Seite und nicht nur juristischer Seite ganz stark natürlich diskutiert, bekämpft wurde. Sie erinnern sich, die Abtreibungsregelungen in den 70er Jahren, ein großes Politikum, an dem sehr lange und sehr stark gekämpft wurde, heutzutage kein Thema, zumindest aus juristischer Perspektive sehe ich nicht, dass es gerade Thema ist. Ein weiterer Teil des Strafrechts, der tatsächlich auch einen Wandel erfahren hat, ist der Bereich der Gewalt, der geschlechtsbezogenen Gewalt, in dem es auch wieder, also wenn wir uns angucken, was war da das Rechtssubjekt, es um den Täter, den männlichen Täter geht und das weibliche Opfer, also hier Fragen eben der Viktimisierung, Geschlechtlichkeit, Zuschreibungen aufkommen. Gewalt lange Zeit im Strafrecht als, oder sexualisierte Gewalt als eher Einzelakt, Einzelexzess begriffen wurde. Es da aber durchaus einen Wandel dann gab, Mitte, Ende der 90er Jahre, hin zu einem Verständnis von sexualisierter Gewalt, Anerkennung von sexualisierter Gewalt als tatsächlich auch gesellschaftliches, strukturelles Problem und eben nicht nur der Fokus auf diese täterbezogene Einzelaktdimension von Gewalt. Ein Beispiel, was diese Trennung von öffentlich und privat auch nochmal sehr schön aufmacht, ist, dass Vergewaltigung natürlich schon sehr lange, ich würde sagen, den historischen Blick kann ich Ihnen jetzt nicht anbieten, aber sehr, sehr lange im Strafrecht, im Strafgesetzbuch als Straftatbestand festgeschrieben ist, war. Allerdings ging es immer um die außereheliche Vergewaltigung. Also eheliche Vergewaltigung war nicht strafbar hiernach. Außerehelichkeit war tatsächlich Tatbestandsmerkmal dafür, dass eine Vergewaltigung im strafrechtlichen Sinne vorliegen konnte. Da gab es auch ganz schauerliche Rechtsprechungen dann tatsächlich des Bundesverfassungsgerichts zu vermeintlichen Pflichten der Ehefrau auf diesem Gebiet. Eheliche Vergewaltigung ist auch erst, ich glaube, 1998 tatsächlich unter Strafe gestellt worden. Und 1998 ist noch nicht so lange her, als dass es nicht tatsächlich sehr erschreckend ist, dass es so spät passiert ist. Und Sie sehen auch hier ganz klar eben die Trennung von dem öffentlichen Bereich, es wurde sanktioniert, wenn der Täter aus dem Gebüsch hüpfte, und dem geschützten privaten Bereich, der sich tatsächlich auch heute nach der eigentlichen Festschreibung von der Strafbarkeit ehelicher Vergewaltigung auch heute noch in die Rechtsanwendung zieht, wenn ich daran denke, wie das teilweise geahndet wird oder nicht geahndet wird. Oder ich zum Beispiel von einem Staatsanwalt die Sätze gehört bekommen habe, man wisse ja auch nicht, was, also es sei ja auch schwierig, häusliche Gewalt irgendwie zur Anklage zu bringen, weil man wisse ja auch als Staatsanwalt nicht, was da passiert ist. Da ist ja immer vorher auch schon was passiert und ein blaues Auge ab und zu sei ja auch nicht so schlimm. Also tatsächlich diese Trennung öffentlich-privat und das Private ist schutzwürdig, wobei da natürlich immer zu fragen ist, wen schützt das Private gerade und wen dann nicht, sich heute immer noch in den Köpfen so festsetzt, dass es dann tatsächlich die Rechtsanwendung auch noch sehr in Frage stellt oder behindert. Ein weiteres Beispiel zeigt, wie eine Geschlechtsspezifik durch die Anwendung von Recht hergestellt wird im Strafrecht, nämlich das Mordmerkmal Heimtücke. Das Strafrecht ist, was Tötungsdelikte angeht, so aufgebaut, dass wir einmal Totschlag haben als Straftatbestand und dann die Qualifizierung, es ist da ein bisschen streitig, aber das ist tatsächlich sehr juristisch, ob es eine Qualifizierung ist oder nicht, aber praktisch etwas, was mit mehr Strafe versehen ist, ist dann Mord. Und dass es sich um einen Mord handelt und nicht nur um einen Totschlag, bedarf weiterer Mordmerkmale, die eben vorliegen müssen. Und eins davon ist Heimtücke. Also wer einen Menschen tötet und das heimtückisch tut, ist Mörderin. Im Recht stellt sich generell wie bei Sprache, aber im Recht vielleicht nochmal besonders das Problem, dass wir da natürlich den Begriff Heimtücke haben und uns alle fragen, was ist das denn jetzt? Das heißt, Recht, um angewendet werden zu müssen, muss immer interpretiert, muss ausgelegt werden. Der BGH, und das ist auch eben anerkannter Interpretationsgehalt von Heimtücke, sagt, heimtückisch handelt, wer in feindlicher Willensrichtung die Arg- und Wehrlosigkeit des Tatopfers bewusst zur Tötung ausnutzt. Wesentlich ist, dass der Mörder sein Opfer, das keinen Angriff erwartet, also arglos ist, in einer hilflosen Lage überrascht und dadurch daran hindert, dem Anschlag auf sein Leben zu begegnen oder ihn wenigstens zu erschweren. Das Opfer muss gerade aufgrund seiner Arglosigkeit wehrlos sein. Das heißt, wir brauchen ein wehrloses Opfer, also was getötet wurde, weil es wehrlos war, und es war nur wehrlos, weil es arglos war. Und da haben feministische Analysen gezeigt, dass in der Anwendung dieses Rechts oder dass diese Interpretation von Heimtücke, die dann eben den Gerichten obliegt, weil im Gesetz steht nicht, was Heimtücke ist, das machen die Gerichte, sie legen aus, es zu einer Verschiebung kommt, die durchaus Geschlechterrollen produziert oder auch an Geschlechtlichkeiten anknüpft. Und zwar, wenn man sich Tötungsdelikte in Gewaltbeziehungen anguckt und dann sich das klassische Beispiel anguckt, eben zum Beispiel im Rahmen einer Ehe, der Mann schlägt die Frau. Wenn wir eine solche gewalttätige Beziehung haben und die auch schon über Jahre gewalttätig ist und der gewalttätige Mann dann seine Frau tötet, wäre er Totschläger. Er wäre kein Mörder, weil diese Frau nach dieser Rechtsprechung nicht arglos ist. Sie muss ja damit rechnen, sie wird die ganze Zeit schon geprügelt, sie muss damit rechnen, weiter geprügelt zu werden, sie muss damit gegebenenfalls auch rechnen, getötet zu werden. Das heißt, sie kann nie wehrlos aufgrund der Arglosigkeit sein. Wehrlos zum Beispiel, wenn sie dann im Schlaf zum Beispiel getötet worden wäre, weil sie ihre Arglosigkeit auch nicht mit in den Schlaf nehmen kann. Anders stellt es sich, wenn im Rahmen einer solchen gewalttätigen Beziehung die jahrelang misshandelte Frau ihren Mann aus Verzweiflung im Schlaf tötet. Er schläft und sie sieht dann ihre Chance, ihn zu töten. Und, also das sind jetzt alles auch Stereotype, es sind aber tatsächlich Fälle, die vor obersten Gerichten tatsächlich verhandelt wurden, die da im Hintergrund liegen. Der gewalttätige Mann wird, wie gesagt, im Schlaf getötet und die Frau ist dann nicht Totschlägerin, sondern sie ist Mörderin. Denn der Mann darf durchaus arglos sein. Die Frau hat ihn ja bislang nicht geschlagen und er nimmt diese Arglosigkeit auch mit in den Schlaf, ist deswegen wehrlos aufgrund seiner Arglosigkeit. Und die Frau nutzt das dann aus, handelt insofern heimtückisch und ist dann Mörderin mit einem anderen Strafmaß, als es der Mann in der vergleichbaren Tötungssituation gewesen wäre. Das den dritten Rechtsbereich, die dritte Teildisziplin öffentliches Recht, bezieht sich auf das Verhältnis Bürgerin zum Staat. Das heißt, es geht um die Subordinationsverhältnis Staat zum Individuum. Und aus feministischer oder geschlechtertheoretischer Perspektive, wenn es eben darum geht, die Geschlechterfrage im Recht zu stellen, geht es dann um die Frage der Geschlechtergerechtigkeit durch den Staat, durch Handlungen, durch Aktionen des Staates oder auch im Staat. Und das wollen wir uns heute ein bisschen konkreter ansehen. Und insofern leite ich jetzt über in den zweiten Part. Nämlich die Frage, wie wird Geschlecht an bestimmten Beispielen konkret verhandelt im Recht? Wie werden Geschlechterverhältnisse durch das Recht mitgestaltet oder wie wird auch Recht vielleicht mitkonturiert, mitgestaltet durch sich gesellschaftlich wandelnde Geschlechterverhältnisse. Insofern jetzt der Blick ins öffentliche Recht. Wir werden uns die Verfassung ansehen. Welchen Stellenwert hat die Verfassung und damit, also wir werden uns das Grundgesetz, die Grundrechte, Artikel 3 angucken. Welchen Stellenwert hat die Verfassung in diesem Rechtssystem? Die Verfassung ist die oberste Norm. Was bedeutet die staatliche Gewalt ist an das, was die Grundrechte vorgeben, gebunden und in ihrer Macht über dann die Norm unterworfenen, sprich die BürgerInnen, dadurch begrenzt. Das heißt, Legislative, Exekutive, Judikative sind an das Grundgesetz gebunden, was dann zum Beispiel auch bedeutet, dass wenn die Legislative daran gebunden ist, und das ist sie auch, zum Beispiel alle weiteren Normen als Akte der Legislative, sprich nämlich auch das Zivilrecht und das Strafrecht, die Normen, die wir uns jetzt nicht konkret, aber eben etwas abstrakter angeschaut haben, sind natürlich an die Vorgaben gebunden, die das Grundgesetz, die Verfassung hier vorgibt. Wenn wir uns Artikel 3 ansehen, und ich werfe ihn hier jetzt mal an, sehen wir, dass Geschlecht als juristische Kategorie hier an zwei Stellen auftaucht, nämlich einmal in Absatz 2, dem besonderen, sogenannten besonderen Gleichheitssatz, der besagt, Männer und Frauen sind gleichberechtigt. Der Staat fördert die tatsächliche Durchsetzung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern und wirkt auf die Beseitigung bestehender Nachteile hin. Also der besondere Gleichheitssatz, der sich explizit mit dem Geschlechterverhältnis Mann-Frau befasst. Und Absatz 3, der besagt, niemand darf wegen seines Geschlechtes, seiner Abstammung, seiner Rasse, seiner Sprache, seiner Heimat und Herkunft, seines Glaubens, seiner religiösen oder politischen Anschauung benachteiligt oder bevorzugt werden. Behinderung kommt tatsächlich auch vor, nämlich in Satz 2 dann, wo gesagt wird, wegen der Behinderung darf niemand benachteiligt werden. Also der Aspekt der Bevorzugung ist für die Kategorie Behinderung durchaus gegeben. Sie sehen, dass hier die juristische Kategorie Recht unterschiedlich angesprochen wird, nämlich Geschlecht unterschiedlich angesprochen wird, nämlich einmal in dem Geschlecht tatsächlich in Absatz 3 genannt wird, zusammen mit anderen Kategorien. Das heißt, hier werden explizit Differenzen aufgemacht, an die eine Benachteiligung, ich lasse Bevorzugung jetzt mal weg, eine Benachteiligung eben nicht anknüpfen darf. Das heißt, Differenzen werden gesehen, sie sollen aber gerade unrelevant bleiben, sie sollen nicht berücksichtigt werden, wenn es um die Frage geht, darf benachteiligt werden oder nicht. Aufgrund dieser Kategorien eben nicht. Anders wird Geschlecht in Absatz 2 angesprochen, nämlich indem direkt Männer und Frauen als Inhalte der Kategorie Geschlecht konkretisiert werden. Das wollen wir uns jetzt auch erst nochmal genauer angucken, nämlich die Frage Rollenverhältnis von Mann und Frau, und wollen uns das angucken an einen kurzen Überblick dessen, was das Bundesverfassungsgericht zum Geschlechterverhältnis, zum Rollenverhältnis von Mann und Frau gesagt hat. Sie sehen da oben die kryptische Abkürzung BVFG, Bundesverfassungsgericht. Was ist die Rolle des Bundesverfassungsgerichts? Warum wollen wir uns insbesondere jetzt das Verfassungsgericht angucken, wenn wir uns fragen, was sagt denn das Grundgesetz aus zu Geschlecht und Mann und Frau? Das Bundesverfassungsgericht ist die oberste Rechtsprechungsinstanz in Deutschland. Dem Verfassungsgericht kommt bei der Interpretation vom Grundgesetz und damit eben auch von den Grundrechten die wesentliche Rolle zu, denn nur das Bundesverfassungsgericht ist berechtigt zur Auslegung der Verfassung. Das heißt, das, was das Verfassungsgericht hier konkretisierend sagt über das, was dann eben in sehr viel kürzeren Worten im Grundgesetz steht, sind die Inhalte, die dann tatsächlich auch gelten, die dann Inhalte des Grundgesetzes sind. Wir wollen uns eben heute das Verhältnis Männer und Frauen angucken, wie dieses Geschlechterverhältnis von Artikel 3 verstanden wurde, indem wir uns eben die Entwicklung des Verfassungsgerichts angucken. Wir werden da einen historischen Blick einnehmen und werden uns angucken, was das Verfassungsgericht hier entschieden hat oder in grob Zügen entschieden hat, seitdem es besteht. Also ein bisschen Blick zurück, 60 Jahre zurück. Uns die Entwicklung des Verständnisses des Verfassungsgerichts zum Geschlechterverhältnis Frau-Mann angucken. Ich habe die Unterteilung in drei Blöcke vorgenommen, die ich der Analyse von Ute Saksowski entnommen hatte, die hier ein wirklich tolles und grundlegendes Buch, ihre Dissertation Ende der 80er, Anfang der 90er zugeschrieben hat und eben tatsächlich genau diese Frage untersucht hat, was sagt das Verfassungsgericht zu Artikel 3 Absatz 2 aus. Und Ute Saksowski hat diese Unterteilung in ihrer Analyse skizziert, dass es in den 50er, 60er Jahren So war, dass alle Entscheidungen des Bundesverfassungsgerichts zu Artikel 3 Absatz 2 durchzogen waren von dem Prinzip, dass Differenzierungen zwischen Männern und Frauen erlaubt sind, hinsichtlich der objektiven, biologischen und funktionalen Unterschiede. Das heißt, das Bundesverfassungsgericht stellt damit auf die Offensichtlichkeit der Unterschiede ab. Es appelliert an die Evidenz von Geschlechterdifferenz. Die Geschlechterdifferenz gibt es und sie ist offensichtlich. Das Verfassungsgericht hat diese Formel mit der Zeit qualifiziert und Differenzierung dann zwischen Mann und Frau nur noch erlaubt, wenn biologische oder funktionale Unterschiede das zuordnende Lebensverhältnis so entscheidend prägen, dass gemeinsame Elemente überhaupt nicht vorhanden sind oder vergleichbare Elemente vollkommen zurücktreten. Das heißt, nur die Feststellung von Unterschieden reicht nicht mehr aus. Die Unterschiede müssen qualifizierten Anforderungen genügen, um Ausnahmen eben vom Differenzierungsverbot zu rechtfertigen. Diese Formel hat das Bundesverfassungsgericht ca. 20 Jahre auch angewendet. Und es zeigt ein bestimmtes Verständnis von Gleichberechtigung oder zum Rollenverständnis von Mann und Frau auf, nämlich Gleichberechtigung baut auf Gleichwertigkeit auf, die eine Andersartigkeit anerkennt. Also Sie sehen auch hier wieder die Fragen von Gleichheit und oder Differenz, Differenzen mit umfasst und da eine bestimmte Linie vorgeben, nämlich Differenzen ja, die aber keine Rolle spielen, wenn. Genau, da ist noch die Konkretisierung, also diese entscheidende Prägung durch die biologischen und funktionalen Unterschiede. Wenn Sie sich nochmal hier unsere beiden Absätze angucken, dann sehen Sie, dass da vielleicht ein Widerspruch aufkommt, wenn gesagt wird, eben Gleichberechtigung baut auf Gleichwertigkeit auf, die die Andersartigkeit anerkennt, denn Artikel 3 Absatz 3 als Differenzierungsverbot steht ja gerade dafür, dass der Geschlechterunterschied eben gerade keinen beachtlichen Grund für Differenzierung im Recht abgeben kann. Und dann wird gesagt, naja, aber eben das gibt es schon, weil wir haben eben unsere objektiven, biologischen und funktionalen Unterschiede, die nur dann keinen Unterschied oder die nur dann einen Unterschied, einen rechtlich relevanten Unterschied machen, wenn sie das zuordnende Lebensverhältnis entscheidend prägen. Fazit ist, Frauen und Männer dürfen in dieser Epoche eben der Rechtsprechung rechtlich unterschiedlich behandelt werden, wenn es diese Unterschiede gibt, die das zuordnende Lebensverhältnis entscheidend prägen. Und damit steht und sicherlich in dieser Zeit nicht nur für das Bundesverfassungsgericht fest und damit die Wechselwirkung auch nochmal eben zu gesellschaftlichen Realitäten mit historischem Blick. Es gibt sich aus dem Geschlecht ergebende biologische und funktionale Unterschiede zwischen Mann und Frau. Auch wenn das Bundesverfassungsgericht hier mit biologisch, funktional, Unterschiede als Begrifflichkeiten arbeitet, gibt es dabei keine klaren oder konsistenten Maßstäbe für die Handhabung von diesen Begrifflichkeiten vor und sagt damit eben gar nicht aus, was sind biologische und funktionale Unterschiede. Was ganz spannend ist und was ganz wichtig ist, ist, dass das Bundesverfassungsgericht diese Formel der biologischen funktionalen Unterschiede nie herangezogen hat, um eine zum Nachteil der Frau differenzierende Regel zu rechtfertigen. Also es ging viel um Arbeitszeit, also das war zum Beispiel auch nochmal ein Gebiet, also Arbeitszeitordnung zum Beispiel oder genau, ein Punkt war Strafbarkeit männlicher und nicht weiblicher Homosexualität, das gucken wir uns gleich nochmal an, das ist ganz spannend, da die Unterschiede, die das Verfassungsgericht dann tatsächlich dann eben an biologische und auch funktionale und da kommen wir dann so sehr stark in diesen Bereich Ehe, weil Ehe immer verstanden war, auf Reproduktion angelegt und damit eben praktisch den funktionalen Teil der Frauen auch mitgedacht war und also eben auch die Strafbarkeit männlicher Homosexualität und weibliche wurde nicht war nicht strafbar, auch etwas, was sehr spät erst tatsächlich nämlich auch also in den 90ern erst geändert wurde, war für das Verfassungsgericht lange okay. Weil, gucken wir uns gleich nochmal an, wie es da das gerechtfertigt hat, das erklärt hat. Diese Unterschiede, also biologisch-funktional, hat das Verfassungsgericht immer mit einem starken Blick auf Körper und Körperlichkeiten abgeleitet. Und eben, wenn wir uns diese homosexuellen Entscheidungen angucken, wo es um die Sanktionierung männlicher Homosexualität ging, dann hat das Bundesverfassungsgericht 1957 entschieden, dass die Strafvorschrift gegen die männliche Homosexualität nicht gegen Artikel 3 Absatz 2 und 3 verstößt. Also männliche Homosexualität strafbar, okay, und weibliche nicht. Ja, weil begründet wurde das mit der Andersartigkeit von Mann und Frau als Geschlechtswesen. Ich zitiere, schon die körperliche Bildung der Geschlechtsorgane weist für den Mann auf eine mehr drängende und fordernde, für die Frau auf eine mehr hinnehmende und zur Hingabe bereite Funktion hin. Dieser Unterschied der physiologischen Funktion lässt sich aus dem Zusammenhang des geschlechtlichen Seins nicht ausgliedern. Er ist mitkonstituierend für Mann und Frau als Geschlechtswesen. Das heißt, ganz klares an Körperlichkeiten, an biologistischen oder an Biologismus orientierten Begrifflichkeiten. Und das Verfassungsgericht zitiert dann sogar den Rückschluss von Körper auf eben dann Funktion und Eigenschaft. Also insofern, das war das, was ich vorhin meinte, diese enge Verbindung von Biologie und sozialer Rolle, Funktion, indem es zum Beispiel weiter ausgeführt hat, dass diese Verschiedenheiten des Geschlechtslebens sich bei der Gleichgeschlechtlichkeit womöglich noch stärker geltend als bei der heterosexuellen Beziehung, Entschuldigung, dass Verschiedenheiten des Geschlechtslebens sich bei der Gleichgeschlechtlichkeit womöglich noch stärker geltend als bei heterosexuellen Beziehungen machen, da der auf Mutterschaft angelegte Organismus der Frau unwillkürlich den Weg weist, auch dann in einem übertragenen sozialen Sinne fraulich-mütterlich zu wirken, wenn sie biologisch nicht Mutter ist, wenn eine entsprechende Kompensation beim Manne fehlt. So gelingt der lesbisch veranlagten Frau das Durchhalten sexueller Abstinenz leichter, während der homosexuelle Mann dazu neigt, einem hemmungslosen Sexualbedürfnis zu verfallen. Ich habe es hier eben auch noch versucht, in der Tabelle aufzugliedern. Es hat weiter ausgeführt, damit mag es zusammenhängen, dass bei der Frau körperliche Begierde, Sexualität und zärtliche Empfindungsfähigkeit, Erotik, fast immer miteinander verschmolzen sind, während beim Manne, und zwar gerade beim Homosexuellen, beide Komponenten vielfach getrennt bleiben. Zudem hat das Verfassungsgericht in dieser Entscheidung dem Mann eine größere geschlechtliche Aggressivität attestiert, weswegen ihm die Gefahr der Verbreitung der Homosexualität beim Manne auch weitaus größer sei, als es bei der Frau der Fall ist. Auch ein schönes Zusammenspiel eben von Homosexualität mit irgendwie aggressiv und irgendwie einem fragwürdigen, zu hinterfragenden eben Sexualverhalten. Gleichzeitig attestierte das Bundesverfassungsgericht, dass die Frau ein größeres weibliches Schamgefühl und größere Zurückhaltung in Geschlechtsfragen habe. Sie sehen eben ganz starke Aussagen dieses Verfassungsgerichts hier zu Frau und Mann und aber auch zu Homosexualität eben gemacht hat. Wenn Sie sich eben angucken, was das Bundesverfassungsgericht hier gemacht hat, nämlich es leitet in der, ich nenne es mal damaligen Realität, typisches Rollenverhalten, also soziales Verhalten, unmittelbar aus biologischen, das heißt aus körperlichen Unterschieden ab, zwischen Mann und Frau. Dann ist die Folge, dass geschlechtsspezifische Stereotype entstehen, die dann gleichzeitig immer noch eine naturalisierte Rechtfertigung haben, im Sinne von, es ist eben so. Was dadurch nicht gezeigt wird oder was dadurch versucht wird zu verschleiern durch diese Naturalisierung, ist eben, dass Recht hier durch Rechtsanwendung, durch Interpretation des Rechts, diese Stereotype, diese Geschlechterrollen gerade konstruiert, mitgestaltet. Es wird viel eher so gesagt, es ist eben so, die Natur von Männern und die Natur von Frauen ist so und deswegen können wir unsere Argumentation daran anknüpfen. Jedenfalls, weil hier mit diesem Eindruck des Verfassungsgerichts will ich Sie keinesfalls irgendwie entlassen, ist es so, dass das Rollenverständnis bzw. das Frauen-Männer-Bild des Bundesverfassungsgerichts sich durchaus einem Wandel unterzogen hat. Wenn wir uns zum Beispiel die sogenannte Witwerrentenentscheidung angucken, ist der Wandel vielleicht noch nicht ganz so toll, denn hier werden die Rollen von Mann und Frau folgendermaßen definiert. Immer also bleibt die Haushaltsführung Beruf der Frau und von Notsituationen abgesehen ihr wesentlichster Unterhaltsbeitrag. Um aber diesen erbringen zu können, ist sie auf den Geldbeitrag des Mannes angewiesen. Hier, nicht im Überwiegen der einen oder anderen Leistung, liegt der richtige Kern der häufig gebrauchten Bezeichnung des Mannes als Ernährer. Das heißt, das Bundesverfassungsgericht sieht auch hier, und eben das ist auch noch dieser ersten Epoche zuzuordnen, und sicherlich in Übereinstimmung mit einer breiten gesellschaftlichen Meinung, den Bereich der Frau im Haus, also Haushaltsführung, und den des Mannes in der Erwerbsarbeit. Und Sie erinnern sich an meine einführenden Worte, was das Arbeitsrecht oder den Arbeitssektor betreffend, nämlich genau diese Trennung von dem öffentlichen Arbeitssektor, Ernährer geht arbeiten, und die Haushaltsführung passiert zu Hause im reproduktiven, privaten Teil. Diese Trennung von öffentlich und privat hat weitreichende Folgen, denn mit der Zuweisung der Frau in diesen privaten Bereich wurden eben viele Rechte aberkannt, die nur an den öffentlichen Bereich geknüpft waren. Jetzt weniger das Arbeitsrecht betreffen, aber eben sowas wie das Wahlrecht zum Beispiel. Jetzt noch einen Blick, also nicht 1963, aber dann noch einen Blick weiter in die Geschichte werfend. Und diese Trennung hatte vor allem auch die Folge, dass nicht so offensichtliche Benachteiligung natürlich viel leichter gerechtfertigt werden konnte. Durch auch wieder eine Naturalisierung dieser vermeintlich zu trennenden und voneinander zu unterscheidenden Bereiche in deren jeweiligen Kontexten, in deren jeweiligen Rahmen auch ganz unterschiedliche Regeln deswegen gelten konnten, weil sie eben unterschiedliche Bereiche waren. In den 70er Jahren oder seit den 70er Jahren ist das Verfassungsgericht von dieser klaren Rollenverteilung immer mehr und mehr abgekommen und wendete sich einem Verständnis der Gleichheit der Geschlechter zu. Also wer vorher noch war, irgendwie Gleichwertigkeit, Gleichberechtigung durch Gleichwertigkeit mit Anerkennung des anderen, also Anerkennung von Differenzen zwischen Mann und Frau, kommt es jetzt mehr zu einem Verständnis der Gleichheit der Geschlechter. 1978, das war in dem Fall gemeinsamer Ehename, betont das Bundesverfassungsgericht zum Beispiel, dass sich das Leitbild der Frau, das früher das der Familien- und Hausmutter war, tiefgreifend verändert habe. Das Bundesverfassungsgericht hat in dieser Phase die Ansicht eben von der traditionellen Aufgabenverteilung der Ehegatten in der Ehe aufgegeben. Es hat gesagt, nach den heutigen Gegebenheiten sei davon auszugehen, dass die Aufgabenverteilung in der Ehe in erster Linie der freien Entscheidung der Ehegatten unterliegt. 1979 führt es aus, dass es nicht zu den geschlechtsbedingten Eigenheiten von Frauen gehört, Hausarbeit zu verrichten. Also hier eben so ein bisschen dann das Abkommen von dem, was ich vorher so plakativ angeworfen habe. Das Verfassungsgericht sagt in einer Entscheidung 1979, wenn in diesem Bereich gleichwohl in erster Linie die Tätigkeit von Frauen erwartet wird, also Hausarbeit, beruht dies allein auf der herkömmlichen Vorstellung, dass es der Frau zufällt, den Haushalt ganz oder mindestens überwiegend zu besorgen. Das heißt, das Bundesverfassungsgericht erkannte diese vorher als eben natürlich angesehene Rollenverteilung und aufgrund von Körperlichkeiten, aufgrund von Biologismen abgeleitete funktionale Rollenverteilung jetzt als traditionell und überkommen an. Allerdings hat auch hier das Verfassungsgericht als solches noch nicht in Frage gestellt, dass es biologische und funktionale Unterschiede zwischen Mann und Frau gibt. Das heißt, diese wurden auch in dieser Phase der Rechtsprechung immer noch geprüft, waren immer noch eben die Begriffe, die das Verfassungsgericht verwendet hat und die auch immer noch Ungleichbehandlung rechtfertigen konnte, was aber immer seltener vorgekommen ist, dass solche Unterschiede anerkannt wurden. In den 80ern oder seit 80er, 90er Jahren begann das Bundesverfassungsgericht, soziale Unterschiede in ihre Entscheidung mit einzubeziehen. Das Verfassungsgericht hat hier zum Beispiel grundsätzlich die kompensatorische Förderung von Frauen anerkannt. Kompensatorische Förderung heißt Förderung mit Blick auf den sozialen Ausgleich von faktisch bestehenden Nachteilen, von gesellschaftlich oder von Nachteilen, die zum Beispiel aufgrund gesellschaftlich bestehender Strukturen, Machtverhältnisse bestehen. Zum Beispiel in Bezug auf Lohnungleichheiten, wo es darum ging, um die Pauschalierung von Einkommen in den ersten Jahren nach Eintritt in die Rentenversicherung zum Beispiel oder in der sogenannten Rentenalterentscheidung. Da hat das Verfassungsgericht entschieden, dass es mit dem Grundgesetz vereinbar ist, wenn Frauen statt mit 65, wie es denn dann für Männer galt, schon mit 60 Rente erhalten. Und sagt, hat es damit begründet, dass der Gesetzgeber die rechtliche Regelung mit sozialen Erwägungen gerechtfertigt hat, nämlich mit der Doppelbelastung, der versicherte Frauen vielfach ausgesetzt seien und die einen stärkeren Kräfteverbrauch zur Folge haben. Das heißt, das Bundesverfassungsgericht hat hier befunden, dass der Gesetzgeber zu einer Ungleichbehandlung auch dann befugt ist, wenn er einen solchen typisierenden Ausgleich von Nachteilen anordnet und Nachteile selbst auch auf biologische Unterschiede zurückgehen. Das Bundesverfassungsgericht führt als Ursachen für Nachteile auf zum Beispiel die häufige Beschäftigung von Frauen in unteren Lohngruppen oder die geringeren Aufstiegschancen von Frauen im Beruf, also das, was unter dem Stichwort gläserne Decke zum Beispiel verhandelt wird. Insofern ist etwas verwirrend, wenn das Verfassungsgericht hier sich irgendwie doch auf biologische Unterschiede bezieht, es aber um Ursachen geht, um soziale Rollen geht, aber dennoch zu betonen ist hier, dass es zu einer Beachtung eben gesellschaftlicher Lebenslagen, gesellschaftlicher Strukturen kommt, gesellschaftlicher Bilder, gesellschaftlicher Rollenstereotype, die hier Eingang ins Recht nämlich gefunden haben, indem es die Rechtsprechung berücksichtigt und indem diese die Rechtsprechung auch mit beeinflussen. Genau, da ist nochmal die Rentenalterentscheidung, eben wo es um soziale Erwägungen geht, sowas wie Doppelbelastung mit in den Blick zu nehmen und deswegen Fördermaßnahmen, sprich früheres Rentenalter von Frauen zu rechtfertigen mit dem Ziel, dem bestimmte faktische Nachteile auszugleichen. Problematisch ist natürlich, und da hatten vorher schon mal so ein kurzes Gespräch dazu, was passiert, wenn solche, ja auch dann vielleicht mit einem sehr guten Blick und im Vergleich zur alten Rechtsprechung durchaus eine sich wandelnde, nämlich gesellschaftliche Realität mit in den Blick nehmende Rechtsprechung, dann aber sowas wie Förderung hier macht, eine Förderung betreibt. Was macht das natürlich dann auch wieder mit Geschlechterrollen, mit Geschlechterbildern? Also Stichpunkt Viktimisierung auch wieder, also es geht dann eben um eine zu fördernde Gruppe. Stichwort jedenfalls wieder Festschreibung von Stereotypen, die dann vielleicht nicht mehr biologistisch oder nicht ganz so biologistisch sind, wie das, was vorher passiert ist. Aber trotzdem geht es natürlich darum, wenn wir fördern wollen, wenn wir rechtlich fördern wollen, müssen wir wieder benennen, wen wir fördern. Das heißt, auch damit schreiben wir wieder fest, es kommt zu Festschreibungen. Und das ist ein Dilemma, in dem sich natürlich Recht bewegt. Recht, wenn es mit Sprache arbeitet und Recht arbeitet automatisch natürlich mit Sprache. Rechtssprache, das ist das Instrument, das ist das Material, der Weg, das Instrument, mit dem eben Recht funktioniert, das Recht ist. Was machen wir damit? Also wie gehen wir Missstände an und wie schaffen wir es, diese aufzugreifen, ohne nicht selbst bestimmte Ungleichheiten, bestimmte Strukturen wieder zu reproduzieren. Was ein Dilemma ist, und wie gesagt, das hatten wir kurz vorher schon angesprochen, vor denen sich die Rechtswissenschaften, auch die feministische oder die kritische Rechtswissenschaft natürlich gestellt sieht. Denn wenn es darum geht, Recht anwenden zu wollen, mit Recht zu arbeiten, den starken Rechtsdiskurs zum Beispiel auch nutzen zu wollen, kommen wir dann raus, das praktisch, was das Verfassungsgericht wollte, nämlich keine Verfestigung überkommener Rollenverteilung, zu bezwecken, schaffen wir es, das zu umgehen mit dem Instrumentarium Recht, wenn wir denn eben dieses anwenden, zum Beispiel im Sinne eines Fördergedankens. Sie sehen trotzdem nochmal eben zum Verfassungsgericht, dass es eben diese Entwicklung gibt, die Entwicklung ziemlich stark und ziemlich plakativ sogar nachzuvollziehen ist. Das Recht aber, wenn es, und ich hüpfe jetzt noch mal einmal ganz kurz zurück zu unserer Rechtsgrundlage, nämlich mit Recht arbeiten und wenn wir mit Gesetzen arbeiten, wenn wir hier mit sowas wie der Verfassung arbeiten, also dem Grundgesetz, wir daran gebunden sind, wenn wir uns eben auf Artikel 3 Absatz 2 berufen, wir daran gebunden sind, mit dem Konstrukt Männern und Frauen zu arbeiten. Denn es steht im Grundgesetz. Hierunter kann ich nichts weiteres fassen, außer Männer und Frauen. Es stellt sich anders dar, wenn wir uns Artikel 3 Absatz 3 angucken, wo es um Geschlecht geht. Inwiefern stellt sich das denn anders dar? Es wäre möglich, hier alle anzusprechen, hier nämlich, indem nur gesagt wird Geschlecht, zu sagen, es geht nicht zwingend nur um Mann und Frau. Wenn wir uns allerdings angucken, was wird unter Artikel 3 Absatz 3 Geschlecht verhandelt, sehen wir auch da, es geht ausschließlich um Mann und Frau. Es gibt meines Wissens keinen Fall, der vor das Verfassungsgericht gekommen ist, in dem es zum Beispiel um Intersexualität ging. Meines Wissens ist in Karlsruhe noch kein Fall so weit hochgetragen worden, dass er ans Verfassungsgericht gekommen ist, der sich auf Intersexualität zum Beispiel stellt. Das wäre eine ganz spannende Frage, ob es dann darunter fällt. Transsexualität etwas, und das gucken wir jetzt gleich nochmal an, was durchaus einige Male schon beim Verfassungsgericht gelandet ist, wurde niemals unter 3 Absatz 3 Geschlecht geklärt. Da ist das Verfassungsgericht immer auf Artikel 2 Absatz 1 in Verbindung mit 1 Absatz 1 aufs allgemeine Persönlichkeitsrecht gegangen. Also es ging nie in den Entscheidungen, oder in den Entscheidungen wurde nie festgestellt, dass hier die Person aufgrund ihres Geschlechtes benachteiligt wurde, sondern es ging immer um eine Verletzung des Persönlichkeitsrechts. Das heißt also, hier ist ein ganz starke Distanz davon, diese Kategorie aufzuweiten. Ich sehe auch nicht, inwiefern es also derzeitig möglich ist, das tatsächlich hier zu machen, was das Grundgesetz angeht, weil das Grundgesetz tatsächlich also die Auslegung der Verfassung nochmal an andere Maßstäbe zu knüpfen ist, als sie es ist, wenn es um einfaches Recht geht. Also eben nicht um die Verfassung, sondern auf Recht, was in der Ebene darunter ist. Wenn wir uns zum Beispiel das Allgemeine Gleichbehandlungsgesetz angucken, das ich jetzt nicht als Folie dabei habe, aber das einen sehr ähnlichen Aufbau hat wie hier Artikel 3, Absatz 3, nämlich Diskriminierungsverbote, die an bestimmte Kategorien anknüpfen. Und da finden wir zum Beispiel auch Geschlecht, aber da finden wir unter anderem auch sexuelle Identität drunter. Wäre es hier sehr viel einfacher, weil eben nicht Verfassung, Geschlecht, die juristische Kategorie Geschlecht, durch Interpretation, weil es steht immer noch nicht da, was ist Geschlecht eigentlich, durch juristische Interpretation dann aufzuweiten, zu erweitern und zu sagen, es geht um Geschlechtlichkeit, also wenn Menschen in ihrer Geschlechtlichkeit betroffen sind. Und eben das Allgemeine Gleichbehandlungsgesetz ist ein gutes Beispiel dafür, weil es eben diese weitere Kategorie neben Geschlecht noch aufgemacht hat, der sexuellen Identität, wo es einfach auch gar nicht klar ist, was ist das eine und was ist das andere und was soll es, was also wie ist es dazu gekommen, dass es in allgemeine Gleichbehandlung überhaupt sexuelle Identität gekommen ist? Das Allgemeine Gleichbehandlungsgesetz wurde ins deutsche Recht umgesetzt, weil die EU Vorgaben gegeben hat, ihr Mitgliedstaaten, ihr müsst Antidiskriminierungsrecht machen und umsetzen. Daraufhin wurde in einem ziemlichen Hin und Her und politischem Gezerre dann irgendwann das AGG geboren. Und die Richtlinien haben eben als eine Kategorie, als eine Antidiskriminierungskategorie, Sexual Orientation auch vorgesehen. Das wurde übersetzt und da wurde auch diskutiert, warum sexuelle Ausrichtung oder sexuelle Orientierung nicht, oder warum sexuelle Identität. Also da auch ging es den Kampf natürlich um Begrifflichkeiten. Sexuelle Identität wurde gewählt und wenn man sich die Gesetzesbegründung anguckt, und in der Gesetzesbegründung finden wir was sich der Gesetzgeber gedacht hat, was den unterschiedlichen Regelungen zugrunde liegt, dass unter sexuelle Identität Homo- und Bisexualität zu fassen sei und des Weiteren auch Trans- und Intersexualität. Da gibt es großen Widerstand gegen, es ist sehr umstritten, es so zu sehen, weil insbesondere eben Fälle von Trans- Sachverhalten, von Intersachverhalten, viel weniger vielleicht mit sexueller Identität zu tun haben als mit Geschlecht und Geschlechtlichkeit, was einfach auch nochmal vielleicht dann die in Anführungszeichen Unsinnigkeit dieser weiteren Kategorie aufmacht, die ja zum Beispiel auch das, also dann vielleicht spätestens mit Butler hinterfragte Aufteilung von Geschlecht und sexuellen Begehren, irgendwie, was dann hier eben ins Recht dann tatsächlich ja Übersetzung auch gefunden hat und eben diese Hinterfragung da ganz klar eben zum Vorschein kommt, wenn versucht wird, dann bestimmte Sachverhalte, die sich eben eigentlich an dann tatsächlich Geschlecht und Geschlechtlichkeit aufmachen, dann unter sowas wie eben sexuelle Identität drücken zu müssen. Aber wie gesagt, das ist etwas, was sehr umstritten ist und was auch zum Beispiel von offiziellen Stellen wie der Antidiskriminierungsstelle des Bundes durchaus anders gesehen wird und die eben sagen, das sind Sachverhalte, die unter, wenn dann eher unter Geschlecht zu fassen sind. Aber auch hier sehen Sie eben, es geht immer um die Interpretation von Rechtsbegriffen. Das ist das, was also eben Rechtswissenschaft als solche aus einer kritischen Perspektive sehr schwierig macht, weil wir mit Kategorien arbeiten müssen. Und weil wir das nochmal sehr viel stärker machen müssen, als es vielleicht andere Disziplinen, aus denen Sie kommen, machen müssen, weil wir irgendwie immer in die Anwendung von und mit Recht, in das Arbeiten mit Recht zurückgehen müssen und damit dann immer vor eben das Dilemma, vor das Problem gestellt sind, definieren zu müssen. Wir können dekonstruieren, so viel wir wollen. Als Juristin müssen wir an einem Punkt dann irgendwie wieder zurückkommen und müssen dann selber doch wieder konstruieren und definieren, wenn wir eben das Recht anwenden wollen. Was unterschiedlich eben sein kann, wenn wir uns den Absatz 2 angucken, weil hier einfach ganz klar vorgegeben ist, naja, so ganz klar auch nicht, weil was sind Männer und was sind Frauen, aber eben vom Verständnis, aber es einfach hier, und eben wir lesen das jetzt mal als AGG, es dann vielleicht einfach sehr viel offener wäre. Vielleicht eben auch Fluiditäten, Möglichkeiten der Entwicklungen in Begriffsbestimmungen, in Begriffsfestlegung von juristischen Kategorien mit einzubringen. Also es geht aus feministischer, aus kritischer Perspektive in der Rechtswissenschaft drum, um Deutungsinhalte zu kämpfen. Das ist etwas, und das können wir uns vielleicht jetzt nochmal ganz kurz am Schluss angucken, etwas, womit Recht einfach so klar arbeitet, mit dieser Unterscheidung, also erstmal mit einem Verständnis von Geschlecht als Mann und Frau, als eigentlich Normbilder und auch Heterosexualität als Norm. Die Abweichung, dann nämlich Homosexualität, wird irgendwie dann immerhin noch anerkannt und geregelt, indem es das Lebenspartnerschaftsgesetz gibt. Aber trotzdem ist praktisch, also wirklich Recht durchzogen von heteronormativen Strukturen und Grundlagen. Was nochmal eben klar wird oder klarer wird, wenn man sich jetzt, und eben jetzt switchen wir ein bisschen von diesem Verständnis von Mann und Frau, was sich eben sehr gewandelt hat, aber dann nochmal eben zu einer anderen Frage, wie Geschlecht verhandelt wird im Recht, nämlich Transsexualität, und wir uns dann angucken, eben wie, also gibt es das im Recht, und eben, das hatte ich ja vor Einleitung gesagt, ja, das gibt es im Recht, insofern eben da mein zweites Beispiel, weil eben Intersexualität sie so nirgends geregelt finden. Hier ist es so, Transsexualität ganz lange Zeit auch nicht geregelt, nicht irgendwie rechtlich erfasst, rechtlich relevant gewesen, was einerseits erstaunlich ist, dass Recht die Transition zwischen Geschlechtern, die natürlich schon immer auch passiert ist, nicht erfasst hat. Das heißt, irgendwie einerseits erstaunlich ist, dass hier auf irgendwie einen regulierenden Einfluss verzichtet wurde, obwohl Recht eigentlich ja diese Einordnung von BürgerInnen zu einem dieser beiden Geschlechter ja so wichtig ist, eben mit der Eintragung zum Beispiel ins Geburtenbuch, Kind ist was, männlich oder weiblich. Und andererseits dann aber finde ich eben genau das zeigt, was ich eben schon gesagt habe, dass Zweigeschlechtlichkeit von Recht durch Recht so klar als Normalität angesehen wird und Abweichungen hiervon und dann eben auch die Transition als nicht regelungswürdige Fälle angesehen wurden. Das hat sich geändert, dass es keine rechtliche Regelung gab, oder beziehungsweise was war erstmal Folge davon? Keine Regelung war, dass Personen ihren Körper angleichen konnten, wenn sie denn wollten, rechtlich dann aber immer noch in ihrem Geburtsgeschlecht, also in dem, was in Personen im Geburtenbuch stand, weiterleben mussten. Das kam dann dazu, dass eine Person geklagt hat, weil es ihr zuvor nicht möglich war, nach einer angleichenden Operation legal dann den, in dem Fall jetzt weiblichen Vornamen zu tragen, sodass es 1978 dann eine erste Rechtsprechung gab. Also wie gesagt, es gab noch keine gesetzliche Regelung, sondern es gab Rechtsprechung dann dazu, das ist die sogenannte erste Transsexuellenentscheidung, Bundesverfassungsgericht wieder, dass anhand der Grundrechte und auch hier wieder Persönlichkeitsrecht, ich habe ja gesagt, es ging hier nie um Geschlecht, sondern immer um Persönlichkeitsrecht, entschieden hat, dass die Eintragung des männlichen Geschlechts eines Transsexuellen im Geburtenbuch jedenfalls dann zu berichtigen ist, wenn es sich erstens nach den medizinischen Erkenntnissen um einen irreversiblen Fall von Transsexualismus handelt und zweitens eine geschlechtsanpassende Operation durchgeführt worden ist. Das heißt, auch hier sehen Sie, dass es dann eben damit zu einer einerseits Anerkennung gekommen ist und damit, also für diese Person ganz klar Empowering-Faktor hatte. Sie hat dann eben die Möglichkeit gehabt, ihren Namen ändern zu lassen. Andererseits ist es dazu gekommen, dass es nochmal dann hier jetzt eine Klärung, eine Strukturierung von Geschlechterverhältnissen, hier nämlich Transition durch Rechtsprechung gegeben hat. Und wenn Sie sich eben angucken, wie das passiert ist, dann sehen Sie, dass es durch eine ganz starke Pathologisierung geschehen ist. Also Transsexualität eben als pathologischen Fall, als pathologischen Sachverhalt, der jetzt aber dazu und dann gleichzeitig eben diese Empowering-Wirkung dazu führt, dass diese Personen dann auch ihr offizielles Geschlecht wechseln können. Da verbleibt auch, also wenn sich eben, also biologisch, also ganz klar, biologisch plus, und da verbleibt dann eben auch das Transsexuellengesetz drin, was daraufhin dann eben, also der legislative Akt, in Kraft getreten ist, es verbleibt in dieser Dichotomie. Transsexualität, so meine Analyse, aus einer rechtlichen oder eben aus dieser juristischen Perspektive, verbleibt ganz klar in der Dichotomie Mann-Frau, in dem es eben nur darum geht, von dem einen falschen ins dann richtige Geschlecht zu wechseln. Und eben also auch daran sehen Sie Transsexualität rechtlich erfasst, aber trotzdem so die Grundzüge einer heteronormativen Struktur des Rechts nicht durchbrochen. Das TSG, vielleicht noch irgendwie ganz schnell, sieht zwei, und also ich auch wieder ein bisschen historischer Blick, irgendwie 1981, aber es ist immer noch so, also dass eben diese zwei sogenannten Lösungen gibt, einmal die sogenannte kleine Lösung, einmal die sogenannte große Lösung. Die sogenannte kleine Lösung, da geht es darum, dass ich auf Antrag als transsexuelle Person meinen Vornamen ändern lassen kann, wenn ich mich dem anderen Geschlecht, also dem anderen, impliziert das eine und das andere, als zugehörig empfinde und seit mindestens 3 Jahren unter dem Zwang stehe, wieder Pathologisierung, meinen Vorstellungen entsprechend zu leben. Und dann gibt es die sogenannte große Lösung, da geht es um die Feststellung der Geschlechtszugehörigkeit, sprich dann eben die offizielle Änderung des Geschlechts von männlich zu weiblich oder andersrum. Also das Gericht durch, also ich beantrage dann und das Gericht stellt dann auf Grundlage des transsexuellen Gesetzes fest, dass ich dem anderen Geschlecht als ursprünglich eingetragen zugehörig bin. Und Voraussetzungen waren dafür, und so das Gesetz erst einmal, also dann jetzt hier der historische Blick, dass neben dieser Vornamensänderung, die kleine Lösung brauchte ich auf jeden Fall, ich muss meinen Vornamen ändern lassen, ich als betroffene Person mich habe dauerhaft fortpflanzungsunfähig machen lassen. Und hier sehen Sie wieder, also eben wie stark es eben an Fragen der nicht aufbrechen von irgendwelchen Strukturen kommen darf. Also ich darf nicht fortpflanzungsfähig sein, wenn ich irgendwie mein Geschlecht gewechselt habe, weil ich muss entweder so oder so, und zwar 100%, was auch immer die 100% sind, sein. Und eben noch weitergehend oder genauso weit gehen, ich muss meinen Körper einer geschlechtsangleichenden Operation unterworfen haben. Dieses Gesetz, und wie gesagt, das ist jetzt so ein bisschen der historische Blick, weil das Gesetz ist ziemlich geändert worden, immer und so auch wieder zu den Wechselwirkungen von Gesellschaft, sich verändernden Geschlechtsverhältnissen in der Gesellschaft und Recht. Leute haben, Betroffene haben geklagt, sind bis nach oben, bis zum Verfassungsgericht gekommen. Und das Verfassungsgericht hat immer gesagt, okay, TSG, so geht das hier nicht. Entweder dann die Norm für nichtig erklärt oder es zurück an den Gesetzgeber gegeben und gesagt, so könnt ihr das nicht machen. Und da gab es einige Punkte. Kann ich das gerade noch fertig machen, dann können wir danach dann vielleicht noch dazu kommen. Nämlich, es gab Konkretisierungen des TSG durch die Rechtsprechung, dass einmal gesagt wurde, diese Mindestaltersgrenze, die auf 25 Jahre ursprünglich gesetzt war, sei eine Einschränkung, die so nicht bestehen darf, die wurde aufgehoben. 2005 wurde aufgehoben, dass es gab die Regelung, dass diese kleine Lösung, die Namensänderung, Vornamensänderung, unwirksam wird, wenn die Person heiratet. Da gab es den Fall, dass es eine also transsexuelle Person, Mann zu Frau, die kleine Lösung, eben Vornamensänderung, hat beantragt und durchführen lassen. Die Person ist lesbisch und hat ihre Frau geheiratet. Und dann hat der Standesbeamte vermerkt im Geburtenbuch, dass die Person nunmehr wieder ihren männlichen Vornamen führt. Erst mit der Hochzeit wurde dann praktisch diese sogenannte kleine Lösung wieder rückgängig gemacht. Dagegen wurde geklagt und hat das Verfassungsgericht gesagt, das geht nicht, Verletzung des, und hier sind wir wieder beim Persönlichkeitsrecht und eben nicht Geschlecht, geschützten Namensrecht, was ein Teil des Persönlichkeitsrechts ist. Solange der homosexuellen, transsexuellen Person eine rechtlich gesicherte Partnerschaft nicht ohne Verlust des geänderten Vornamens möglich ist, dann kann diese Regelung so nicht bestehen. Das heißt, das wurde aufgehoben. 2008 wurde aufgehoben, dass das TSG bislang eben die Ehelosigkeit als Voraussetzung für die große Lösung, also für die Geschlechts-, also große Lösung, offizielle Anerkennung des anderen Geschlechtes, also eben Ehelosigkeit durfte keine Voraussetzung mehr sein. Da war der Fall so, dass die antragstellende Person über 50 Jahre verheiratet war, drei Kinder auch hatte, sich in einem sehr hohen Alter, 50 Jahre verheiratet, dann entschieden hat, eine geschlechtsangleichende Operation durchführen zu lassen, ihre weibliche Geschlechtszugehörigkeit feststellen zu lassen, also diese große Lösung. Sie wollte aber weiterhin mit ihrer Frau verheiratet bleiben, Partnerschaft 50 Jahre bestehend, wollten das eben nicht aufgeben. Das war nach dem TSG unmöglich. Und da hat das Verfassungsgericht auch gesagt, das kann nicht sein. Es ist einem verheirateten Transsexuellen nicht zumutbar, dass, ich zitiere, dass seine rechtliche Anerkennung im neuen Geschlecht voraussetzt, dass er sich von seinem Ehegatten scheiden lässt, mit dem er rechtlich verbunden ist und zusammenbleiben will, ohne dass ihm ermöglicht wird, seine ehelich begründete Lebensgemeinschaft in anderer, aber gleichgesicherter Form fortzusetzen. Das heißt, hier hat das Verfassungsgericht das gekippt, was ja eine ganz spannende Sache ist, weil was haben wir jetzt hier tatsächlich nach eben große Lösung durchgegangen? Vielleicht der einzige Fall in Deutschland einer bestehenden Ehe von zwei Frauen, rechtlich anerkannten Frauen jetzt dadurch. Was aber sicherlich einen Bruch bedeutet, dann eben in dieser binären, heteronormativen Struktur, aber jetzt mitnichten dann bedeutet, dass daraufhin das gesamte Eherecht zu kippen sei, weil es eben nur diesen einen Fall, das Verfassungsgericht hat hier nur einen Einzelfall eben entschieden, dann so entschieden hat und damit dann quasi so eine Ausnahmelösung gefunden hat. Relativ aktuell, im letzten Jahr, entschieden ein Fall, der so war, dass eine transsexuelle Person mit männlichen Geschlechtsmerkmalen, auch schon etwas älter, mit einer Frau zusammenlebt, mit der sie eine eingetragene Lebenspartnerschaft eingehen wollte. Dies wurde ihr aber verwehrt, weil sie sich eben gerade nicht für diese große Lösung mit geschlechtsangleichender Operation entschieden hat, sodass sie eben nur ihren Vornamen ändern konnte, rechtlich aber weiterhin als Mann eingestuft war, aber eben die Lebenspartnerschaft haben wollte und nicht die Ehe haben wollte, weil sie eben gesagt hat, ich bin kein Mann und wenn ich jetzt heirate als Mann, als rechtlicher Mann, werde ich gerade wieder immer damit konfrontiert, dass ich eben doch Mann bin, werde also wieder darauf zurückgeworfen. Und hier hat das Bundesverfassungsgericht entschieden, dass die Voraussetzungen und auch ein wesentlicher Bruch eben in dieser heteronormativen Grundstruktur von Recht und Rechtsanwendung, dass die Voraussetzungen Zeugungsunfähigkeit und geschlechtsangleichende Operationen der personenstandsrechtlichen Anerkennung Transsexueller zur Eingehung einer Lebenspartnerschaft mit dem Grundrecht nicht vereinbar ist. Das hat es auch wieder eben nicht aus der Kategorie Geschlecht, Sie erinnern sich, sondern eben aus dem allgemeinen Persönlichkeitsrecht gezogen, hat aber eben hier diese zwei so stark an Körper, Körperlichkeiten gebundenen Voraussetzungen für den juristischen Geschlechterwechsel gekippt. Was jetzt letztlich dann da weiter passiert, ob das Transsexuellengesetz dann reformiert wird, wird sich zeigen. Auf jeden Fall ganz klar, Sie sehen, gerade durch diese letzten beiden Entscheidungen des Verfassungsgerichts kommt es zu Brüchen und zu hinterfragen oder zu wirklich in Brüchen der vermeintlich klaren heteronormativen Ausgestaltung von Lebensformen. Einmal was eben die Frage der Ehe und das Verfassungsgericht spricht hier sehr schön in einer neuen Kombination, die durchaus zu hinterfragen ist, von Geschlechterkombinationen bei der Ehe geht. Aber eben also hier der eine Bruch und die weiteren Brüche eben, wenn es um darum geht, dass die rechtliche Anerkennung des anderen Geschlechts nicht solche tief eingreifenden körperlichen Zwänge voraussetzen darf. Das heißt, die zuvor erforderte vermeintliche Einheitlichkeit von Körper, sprich Geschlechtsmerkmalen und rechtlichem Geschlecht ist damit erstmal aufgegeben und eben weitergehend dann eben auch die Zeugungsunfähigkeit, die auch immer vorausgesetzt war. Und damit sehen Sie, dass es durchaus ein Zusammenspiel gibt von Recht, dem rechtlichen Diskurs und gesellschaftlichen Realitäten, eben gerade durch die Möglichkeit, als Individuum Klage durch Klage Recht, Gesetze mit zu formen, indem ich eben dann letztendlich bis zum Verfassungsgericht, wenn ich denn da hinkomme und auch Recht bekomme, gehe und im Rückschluss genauso Recht natürlich dann auch gesellschaftliche und individuelle Dimensionen von Geschlechterverhältnissen mit strukturiert, was Auswirkungen haben kann auf Formen des gesetzlich anerkannten Zusammenlebens, was dann wiederum weitere Entwicklungen natürlich auf gesellschaftlicher Ebene auch bedeuten kann, die dann wiederum auch zu Änderungen des Rechts führen können. Insofern eine Minute vor Schluss fertig, aber sehr gerne noch da und genau, weitere Fragen.